Abschnitt 20 aus Die Pickwickier, Band 1, von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 20. Kapitel: Ein angenehmer Tag mit einem unangenehmen Schluss. Die Vögel, welche zum Glück für ihre Gemütsruhe und ihr körperliches Wohlbehagen in seliger Unwissenheit über die Vorbereitungen blieben, welche am 1. September zu ihrer Beunruhigung getroffen wurden, begrüßten ohne Zweifel den Morgen desselben als einen der schönsten, den sie in dieser Jahreszeit je gesehen hatten. Manches junge Rebhuhn, welches mit der ganzen Ziererei der Jugend selbstgefällig auf dem Stoppelfelde einherstolzierte, und manches Alte, welches ebenso wenig das Gericht ahnend, das über sie ergehen sollte, mit der verächtlichen Miene der Weisheit und Erfahrung, dessen leichtfertigem Treiben aus den runden Äuglein zuschaute, badete sich voll wonnegetrunkener Gefühle in der fröhlichen Morgenluft und lag wenige Stunden nachher leblos am Boden. Doch wir werden rührend, fahren wir in unserem Texte fort. Es war also, um uns der Prosa zu bedienen, ein schöner Morgen. So schön, dass man kaum geglaubt hätte, die wenigen Monate eines englischen Sommers seien schon vorübergeflogen. Hecken, Felder und Bäume, Hügel und Moorland boten dem Auge die wechselreichen Schattierungen eines vollen, saftigen Grüns dar. Kaum war ein Blatt gefallen, kaum mischte sich ein gelbes Pünktchen mit der Farbe des Sommers und verriet den Anfang des Herbstes. Der Himmel war wolkenlos, die Sonne schien hell und warm, der Gesang der Vögel und das Gesumme von Myriaden Sommerinsekten erfüllte die Luft, und die Gärten prangten mit Blumen jeglicher Farbe in reicher Schönheit und funkelten im Morgentau gleich Beeten blitzender Juwelen. Alles trug den Stempel des Sommers, und noch war nicht eine von seinen schönen Farben verblichen. An einem solchen Morgen hielt ein offener Wagen mit drei Pickwickiern. Herr Snodgrass hatte es vorgezogen, zu Hause zu bleiben, nebst den Herren Wardle, Trundle und Sam Weller, der neben dem Kutscher auf dem Bocke saß, vor einem Tore an der Landstraße, hinter welchem ein großer, stark knochiger Wildhüter und ein Junge in Halbstiefeln und Lederhosen standen, jeder mit einer Jagdtasche von bedeutender Größe und einem Paar Hühnerhunden versehen. »Sie denken doch nicht«, flüsterte Herr Winkle Herrn Wardle zu, als man den Wagentritt niederließ, »dass wir Hühner genug schießen werden, um diese Jagdtaschen zu füllen?« »Füllen«, rief der alte Wardle, »was denn sonst? Sie sollen die eine füllen und ich die andere. Und wenn wir damit fertig sind, so geht es erst noch an die Taschen unserer Jagdwämser.« Herr Winkle stieg ab, ohne auf diese Bemerkung etwas zu erwidern, dachte aber in seinem Herzen, wenn die Gesellschaft so lange im Freien bleiben würde, bis er eine von den Jagdtaschen gefüllt hätte, so würde sie sich wohl einen bedeutenden Schnupfen holen. »Hei, Junge, schön, hei, alte Maid, leg dich, Daphne, leg dich«, sagte Wardle die Hunde liebkosend. »Herr Geoffrey ist natürlich noch in Schottland, Martin?« Der große Wildhüter bejahte und sah verwunderungsvoll auf Herrn Winkle, welcher seine Flinte so hielt, als ob er den Wunsch hegte, seine Rocktasche möchte ihm die Mühe ersparen, den Hahn zu spannen, und dann auf Herrn Tubman, der sie so trug, als ob er sich vor ihr fürchtete, welch letztere Annahme zu bezweifeln eigentlich auch kein vernünftiger Grund vorhanden war. »Meine Freunde sind noch nicht oft dabei gewesen, Martin«, sagte Wardle, der den Blick bemerkte. »Da heißt's leben und lernen. Aber sie werden schon noch tüchtiger Schützen werden. Bitte übrigens um Verzeihung, Herr Winkle, Sie haben einige Übung.« Herr Winkle lächelte auf dieses Kompliment aus seiner blauen Halsbinde hervor und verwickelte sich in seiner bescheidenen Verwirrung so seltsam in seine Flinte, dass er sich, wenn sie geladen gewesen wäre, notwendig auf der Stelle hätte erschießen müssen. »Sie müssen das Ding da anders halten, wenn es einmal geladen ist«, sagte der große Wildhüter mürrisch, »oder ich will verdammt sein, wenn Sie nicht einen von uns kalt machen.« Herr Winkle veränderte auf diese Ermahnung plötzlich seine Stellung und brachte den Flintenlauf dabei in ziemlich kräftige Berührung mit Herrn Wellers Kopf. »Holla«, rief Sam, den herabgeschlagenen Hut aufnehmend und seine Schläfe reibend. »Holla, mein Herr, wenn Sie so kommen, so können Sie mit einem Schlag eine von diesen Taschen füllen und noch mehr dazu.« Hier lachte der lederhosige Junge aus vollem Halse und versuchte dabei auszusehen, als ob es jemand anders getan hätte, worüber Herr Winkle voll Majestät die Stirne runzelte. »Wo haben Sie dem Jungen gesagt, dass er uns mit dem Korbe erwarten solle?« fragte Wardle. »Dort an dem großen Baum auf dem Hügel um 12 Uhr, Sir. Der gehört, glaube ich, nicht zu Herrn Geoffreys Gut, oder?« »Nein, Sir, aber er ist nahe dabei. Der Platz gehört dem Kapitän Boldwick, aber es wird uns niemand stören. Auch gibt es dort einen prächtigen Rasen.« »Sehr schön«, versetzte der alte Wardle, »aber nun ist Zeit, je bälder, je besser. Wollen Sie uns also um 12 Uhr treffen, Pickwick?« Herr Pickwick hatte eine besondere Sehnsucht, der Jagd zuzusehen, zumal, da es ihm um Herrn Winkles Leib und Leben bange war und es an einem so einladenden Morgen wahre Tantalusqual gewesen wäre, wieder umzukehren und seinen Freunden den Genuss allein zu überlassen. Er erwiderte deshalb mit einer sehr traurigen Miene, »Ei, ich denke, dass ich wohl muss.« »Ist der Herr kein Schütze, Sir?« fragte der lange Wildhüter. »Nein«, antwortete Wardle, »und außerdem kommt er mit seinem Beine nicht recht fort.« »Ich würde sehr gern mitgehen«, sagte Herr Pickwick, »sehr gerne.« Es entstand eine kleine Pause des Bedauerns. »Über der Hecke drüben ist ein Schiebkarren«, sagte der Junge. »Wenn ihn des Herrn Bedienter auf den Wegen hinunterführen würde, so wäre er in unserer Nähe. Der Karren lässt sich leicht über die Schranken heben.« »Ganz recht«, sagte Herr Weller, welcher dabei beteiligt war, weil er selbst ein brennendes Verlangen hatte, die Jagd mit anzusehen. »Ganz recht, gut gegeben, schmalbackiger Junge. In einer Minute will ich ihn da haben.« Aber hier zeigte sich eine Schwierigkeit. Der lange Wildhüter protestierte feierlich dagegen, dass ein Gentleman auf einem Schiebkarren zu einer Jagdpartie fahren sollte und nannte dies eine grobe Verletzung aller waldmännischen Regeln und Gebräuche. Dies war zwar ein bedeutendes Hindernis, aber doch nicht unübersteiglich. Der Wildhüter erhielt Geld und gute Worte und machte nun seinem Herzen dadurch Luft, dass er den erfinderischen Jungen, welcher zuerst die Maschine vorgeschlagen hatte, eins hinter die Ohren steckte. Herr Pickwick wurde auf den Karren gesetzt und die Jagdgesellschaft brach auf, wobei Wardle und der lange Wildhüter den Zug anführten und Herr Pickwick von Sam hintendrein geschoben wurde. »Halt, Sam«, rief Herr Pickwick, als sie in der Mitte des ersten Feldes angekommen waren. »Was gibt's?« fragte Wardle. »Der Karren soll mir keinen Schritt weiter«, sagte Herr Pickwick entschlossen, »bis Herr Winkle seine Flinte anders hält.« »Wie soll ich sie denn halten?« fragte der unglückliche Winkle. »Die Mündung gegen den Boden gekehrt«, versetzte Herr Pickwick. »Das ist nicht weitmännisch«, resonierte Winkle. »Ich kümmere mich nichts darum«, erwiderte Herr Pickwick, »ob es weitmännisch ist oder nicht. Ich will einmal niemandem zulieb, um einer bloßen Förmlichkeit willen, auf einem Karren erschossen werden.« »Ich wette, der Herr wird den Schuss jemanden in den Leib jagen, ehe er daran denkt«, brummte der Lange. »Nun ja, ich mache mir nichts daraus«, sagte der arme Herr Winkle, seinen Flintenschaft zu Oberst kehrend. »So.« »Es geht doch nichts über ein ruhiges Leben«, sagte Herr Weller, und der Zug bewegte sich wieder vorwärts. »Halt«, rief Herr Pickwick, als sie wieder einige Routen weiter waren. »Was gibt's schon wieder?«, fragte Wardle. »Tubmans Flinte ist nicht sicher, ich sehe es, sie ist nicht sicher«, erwiderte Herr Pickwick. »Wie, was, nicht sicher?«, fragte Herr Tubman im Tone großer Angst. »Ich meine, wie Sie sie tragen«, sagte Herr Pickwick. »Es tut mir leid, wieder eine Störung zu veranlassen, aber ich kann nicht zugeben, dass es weitergeht, bis Sie Ihr Gewehr halten wie Herr Winkle.« »Ich dächte auch, Sie ließen sich raten, Sir«, sagte der lange Geldhüter, »oder es könnte ebenso wohl der Fall sein, dass der Schuss in Ihre eigene Weiche führe als in eine andere.« Herr Tubman brachte mit der verbindlichsten Hast sein Feuergewehr in die verlangte Richtung, und der Zug setzte sich wieder in Bewegung. Die beiden Jagdliebhaber schritten mit umgekehrten Waffen daher, wie ein paar Soldaten bei einem königlichen Leichenbegängnis. Plötzlich standen die Hunde. Die Gesellschaft stahl sich noch einen Schritt weiter und blieb gleichfalls stehen. »Was machen denn die Hunde mit ihren Beinen?« flüsterte Herr Winkle. »Sie stehen so wunderlich da.« »Psst, sehen Sie es denn nicht?« versetzte Wardle leise. »Sie stellen etwas.« »Stellen etwas?« fragte Herr Winkle umherschauend, als ob er irgendetwas Besonderes in der Landschaft zu entdecken erwartete, dem die scharfsinnigen Tiere eine vorzugsweise Aufmerksamkeit widmeten. »Stellen etwas? Und was stellen Sie denn?« »Sperren Sie Ihre Augen auf«, sagte Herr Wardle in der Aufregung des Augenblicks, ohne die Frage zu beachten. »Los!« Es entstand ein scharfes, schwirrendes Geräusch, und Herr Winkle bebte zurück, als wäre er erschossen. Piff, paff, erscholl es, und der Rauch schwebte schnell über das Gefilde und verschwand in der Luft. »Wo sind Sie?« fragte Herr Winkle in dem Zustande der höchsten Aufregung, sich nach allen Richtungen umsehend. »Wo sind Sie? Sagen Sie mir, wann ich schießen soll. Wo sind Sie? Wo sind Sie?« »Wo Sie sind«, entgegnete Wardle ein paar Hühner aufhebend, welche die Hunde zu seinen Füßen gelegt hatten, »wo Sie sind, nun, hier sind Sie.« »Nein, nein, ich meine die anderen«, sagte der verwirrte Winkle. »Für diesmal weit genug weg«, erwiderte Wardle, seine Flinte kaltblütig wieder ladend. »In 5 Minuten werden wir wahrscheinlich eine zweite Kette antreffen«, sagte der lange Wildhüter. »Wenn der Herr jetzt zu schießen anfängt, so kann der Schuss gerade in dem Augenblick aus dem Lauf kommen, wo sie auffliegen.« »Ha, ha, ha«, lachte Herr Weller. »Sam«, sagte Herr Pickwick, der seinen Gefährten wegen seiner Verwirrung und Verlegenheit bemitleidete. »Sir?« »Lache nicht, gewiss nicht, Sir«, antwortete Herr Weller und verzerrte seine Gesichtslinien hinter dem Schiebkarren zur großen Belustigung des Jungen mit den Lederhosen, welcher deshalb in ein wieherndes Gelächter ausbrach und von dem langen Wildhüter, der einen Vorwand suchte, sich umzudrehen, um seine eigene Lachlust zu verbergen, einige Püffe bekam. »Bravo, alter Kamerad«, sagte Herr Wardle zu Herrn Tubman. »Sie feuerten doch wenigstens.« »Oh ja«, erwiderte Herr Tubman mit stolzem Selbstgefühl, »ich schoss.« »Wohlgemacht. Sie werden das nächste Mal treffen, wenn Sie gut zielen. Es ist sehr leicht, nicht wahr?« »Ja, es ist sehr leicht«, sagte Herr Tubman. »Übrigens erhielt ich dabei einen Stoß auf die Schulter, der mich fast zu Boden geworfen hätte. Ich ließ mir's nicht träumen, dass die kleinen Dinger hinten ausschlagen könnten.« »Ah«, sagte der alte Herr lächelnd, »Sie werden das mit der Zeit schon gewöhnen. Nun denn, alles bereit? Alles in Ordnung mit dem Schiebkarren hier?« »Alles in Ordnung, Sir«, erwiderte Herr Weller. »So, komm denn. Halten Sie sich fest, Herr«, sagte Sam, den Schiebkarren aufhebend. »Oh weh«, rief Herr Pickwick, und vorwärts ging's so schnell, als es nötig war. »Halten Sie jetzt mit dem Schiebkarren«, rief Wardle, als derselbe über eine Schranke in das nächste Feld gehoben worden war und Herr Pickwick wieder darauf Platz genommen hatte. »Ganz recht, Sir«, versetzte Herr Weller und hielt. »Nun folgen Sie mir langsam, Winkle«, sagte der alte Herr, »und kommen Sie diesmal nicht zu spät.« »Sorgen Sie es nicht für mich«, antwortete Herr Winkle. »Stehen Sie?« »Nein, noch nicht. Ruhig jetzt, ruhig.« Und sie schlichen vorwärts und würden in aller Stille hingekommen sein, hätte nicht Herr Winkle bei Ausführung einer sehr schwierigen Evolution mit seiner Flinte in dem entscheidendsten Augenblick zufälligerweise den Drücker berührt. Der Schuss ging über den Kopf des Jungen weg, gerade auf denjenigen Punkt, wo des großen Mannes Hirnschale gewesen wäre, wenn dieser statt jenem dagestanden hätte. »Was in aller Welt haben Sie gemacht?« fragte der alte Wardle, als die Hühner lustig davonflogen. »Eine solche Flinte habe ich in meinem Leben nicht gesehen«, bemerkte der alte Winkle, das Schloss betrachtend, als ob das irgendetwas hülfe. »Sie geht von selbst los.« »Ei, was geht von selbst los?« versetzte Wardle mit etwas gereiztem Tone. »Ich wollte, Sie würden auch von selbst etwas treffen.« »Oh, das kann in kurzem geschehen, Sir«, bemerkte der Lange mit dumpfer, prophetischer Stimme. »Was wollen Sie mit dieser Bemerkung, Sir?« fragte Herr Winkle ärgerlich. »Nichts Besonderes, Sir, nichts Besonderes«, erwiderte der Wildhüter. »Ich selbst habe keine Familie, Sir, und dieses jungen Mutter bekäme was Hübsches von Herrn Geoffrey, wenn er auf seinem Gute erschossen würde. Laden Sie wieder, Sir, laden Sie wieder.« »Nehmt ihm die Flinte ab«, rief Herr Pickwick vom Schiebkarren herunter über die schwarzen Ahnungen des Langen von Schauern geschüttelt. »Nehmt ihm die Flinte ab! Hört mich niemand?« Aber niemand wollte dem Befehle Folge leisten, und Herr Winkle, der einen rebellischen Blick auf Herrn Pickwick schoss, lud seine Flinte aus Neue und ging mit der übrigen Gesellschaft weiter. »Wir sind verbunden, unter Berufung auf Herrn Pickwicks Autorität ausdrücklich zu bemerken, dass Herr Tupman in seinem Verfahren weit mehr Klugheit und Besonnenheit an den Tag legte als Herr Winkle. Doch wollen wir damit den Kenntnissen des letztgenannten Herrn in allen Fächern der Jagdwissenschaft keineswegs so nahe treten. Denn, wie Herr Pickwick schon bemerkt, so ist, was auch immer Schuld daran sein mag, schon seit undenklichen Zeiten der Fall vorgekommen, dass oft gerade die besten und größten Philosophen, welche in die Tiefe der Wissenschaft eingedrungen waren, nicht das Glück hatten, die Theorie auf die Praxis zu übertragen. Herrn Tupmans Verfahren war, wie dies bei den größten Entdeckungen gewöhnlich der Fall ist, äußerst einfach. Mit dem schnellen Scharfblick des Genies hatte er die beiden großen Punkte, auf die es ankam, mit einem Male gefunden. Erstens, sein Gewehr abzuschießen, ohne sich selbst zu verletzen, und zweitens, es abzuschießen, ohne Gefahr für die Umstehenden. Nachdem er nun die Schwierigkeit, überhaupt zu schießen, überwunden hatte, war natürlich das Beste, was er tun konnte, die Augen fest zuzudrücken und in die Luft zu feuern. Einmal sah Herr Tupman, als er nach dieser Heldentat die Augen wieder aufschlug, ein fettes Rebhuhn verwundet zu Boden fallen. Er stand eben im Begriff, Wardle zu seinem unwandelbaren Glück zu gratulieren, als dieser Herr auf ihn zutrat und ihm warm die Hand drückte. »Tupman«, sagte der alte Herr, »Sie hatten es gerade auf dieses Huhn abgesehen?« »Nein«, sagte Herr Tupman, »nein.« »Sie haben es«, erwiderte Wardle. »Ich sah es, wie Sie es gemacht haben. Ich bemerkte, wie Sie es herausgeschossen haben. Ich beobachtete Sie, wie Sie Ihre Flinte nahmen und darauf zielten, und ich kann Ihnen sagen, der beste Schütze auf der Welt hätte es nicht hübscher machen können. Sie sind geschickter, als ich geglaubt hätte, Herr Tupman. Sie sind schon mehr dabei gewesen.« Vergeblich lehnte Herr Tupman mit einem Lächeln und einer Selbstverleugnung, die sonst nie zu seinen Tugenden gehörte, die Ehre von sich ab, denn eben dieses Lächeln wurde für den Beweis des Gegenteils angesehen, und von dem Augenblick an stand sein Ruf fest begründet. Dies ist jedoch nicht der einzige Ruhm, der so leicht erworben worden, auch sind solche glücklichen Umstände nicht allein auf die Hühnerjagd beschränkt. Herr Winkle schoss fort und fort, und der Rauch wirbelte dahin, ohne weitere bemerkenswerte Ergebnisse herbeizuführen. Bald feuerte er seine Flinte in die Luft, bald ging der Schuss so nahe am Boden hin, dass er das Leben der beiden Hunde in eine unsichere und prekäre Lage versetzte. Als Liebhaberpröbchen betrachtet, hatten seine Schüsse sehr viel Abwechselndes und Kunstvolles. Sollte es aber auf einen bestimmten Gegenstand abgesehen sein, so waren seine Versuche vielleicht als gänzlich misslungen zu betrachten. Es ist ein anerkannter Grundsatz, jede Kugel hat ihr Ziel. Wenden wir dies aber auf Herrn Winkles Schrotkörner an, so waren es unglückliche Findelkinder, welche ihrer natürlichen Rechte beraubt nirgends zu Hause sind und ohne Zweck und Ziel umherirren. »Das ist ein schwüler Tag, nicht wahr?« sagte Wardle, als er auf den Schiebkarren zuging und sich den Schweiß von seinem glühend roten Gesichte wischte. »Sicherlich«, versetzte Herr Pickwick, »die Sonne ist fürchterlich heiß, sogar für mich. Wie es erst Sie empfinden müssen.« »Ja«, sagte der alte Herr, »es ist ziemlich heiß, doch es ist 12 Uhr vorbei. Sehen Sie dort den grünen Hügel?« »Gewiss. Dort werden wir unser Grasmahl halten, und beim Jupiter, da ist auch der Junge schon mit dem Korb, so pünktlich wie eine Sekundenuhr.« »Das ist er«, sagte Herr Pickwick aufgeheitert, »ein guter Junge, das. Ich will ihm gleich einen Schilling geben. Wohlan, Sam, fahre mich weiter.« »Halten Sie sich fest, Sir«, sagte Herr Weller, durch die Aussicht auf den Jagdschmaus gestärkt, »aus dem Weg, lederhosiger Junge. Wenn ihr mein kostbares Leben schätzet, so werft mich nicht um, wie der Schindelmann zu dem Kutscher sagte, als man ihn nach dem Galgen führte.« Und seinen Schritt in einen starken Trab verwandelnd, fuhr Herr Weller seinen Herrn schnell auf den grünen Hügel, setzte ihn geschickt neben dem Korbe ab und fing mit der größten Eile an, auszupacken. »Eine Kalbspastete«, begann Herr Weller seinen Monolog, als er die Speisen auf den Rasen legte. »Etwas Gutes um eine Kalbspastete, wenn man die Dame kennt, welche sie zubereitet hat, und man sicher ist, dass sie von keiner Katze kommt. Und doch, worin liegt der Unterschied, wenn beide einander so ähnlich sind, dass sie selbst die Pastetenbäcker nicht so unterscheiden vermögen?« »Vermögen Sie das in der Tat nicht, Sam?« fragte Herr Pickwick. »Nein, Herr«, erwiderte Herr Weller an seinen Hut greifend, »logierte einmal im nämlichen Hause mit einem solchen Pastetenbäcker, und das war ein recht hübscher Mann. Ein durchtriebener Kauz, konnte aus allem Pasteten machen. Welche Unzahl Katzen halten Sie doch, Herr Brooks?« fragte ich ihn im Vertrauen. »Oh ja«, sagte er, »es sind ziemlich viele.« »Sie müssen ein großer Katzenfreund sein«, sagte ich. »Andere Leute sind's«, sagte er mir zuwinkend. »Sie haben aber jetzt ihre Zeit nicht, bis der Winter kommt.« »Sie haben ihre Zeit nicht?« fragte ich. »Nein«, sagte er, »Früchte haben ihre Zeit im Sommer, Katzen im Winter.« »Ei, was meinen Sie damit?« fragte ich. »Meinen«, sagte er, »ja nun, ich meine, dass ich mich mit der Schlechterzunft nicht einlassen will, um die Fleischpreise zu steigern«, sagte er. »Herr Weller«, sagte er, meine Hand heftig drückend und mir in die Ohren flüsternd, »sagen Sie das nicht weiter. Es liegt nur an der Zubereitung. Meine Fabrikate werden aus lauter solchen edlen Tieren gemacht«, sagte er, auf ein sehr hübsches, gestreiftes Kätzchen deutend, »und ich stutze sie zu Ochsenfleisch, Kalbfleisch oder Nieren zu, wie es verlangt wird. Und noch mehr«, sagte er, »ich kann in einer Minute aus Kalbsfleisch Ochsenfleisch oder aus einem von diesen Hammelfleisch machen, wie der Markt wechselt und der Geschmack verschieden ist.« »Sam, das muss ein sehr erfinderischer junger Mann gewesen sein«, sagte Herr Pickwick mit einem leichten Schauder. Das war er, versetzte Herr Weller in seinem Geschäfte fortfahrend. Und die Pasteten waren schön. Eine Zunge, es ist was Gutes um eine Zunge, wenn es keine Weiberzunge ist. Brot, Schweinsknöchlein, man könnte sie nicht schöner malen. Kaltes Rindfleisch in Schnitten, sehr gut. Was ist in jenen steinernen Krügen, junger Springinsfeld? In diesem einen ist Bier, antwortete der Junge, ein paar große steinerne Flaschen, die mit einem ledernen Riemen zusammengebunden waren, von der Schulter nehmend, in dem andern kalter Punsch. »Ein hübsches Zwischenmahl, wenn man's so im Ganzen beisammen hat«, sagte Herr Weller, die Ingredienzien der Mahlzeit mit großem Behagen überblickend. »Nun, meine Herren, drauf los, wie der Engländer zu dem Franzosen sagte, als sie die Bajonette aufstickten.« Es bedurfte keiner zweiten Einladung für die Gesellschaft, dem Male seine volle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, und ebenso wenig waren dringende Bitten erforderlich, Herrn Weller, den langen Wildhüter und die beiden Jungen zu vermögen, sich in einiger Entfernung ins Gras zu strecken und ihr bescheiden Teil von den Speisen hinzunehmen. Eine alte Eiche diente der Gruppe zu einem freundlichen Obdach und eine reiche Fülle von Ackerland und Wiesen, von üppigen Hecken durchschnitten und reich mit Wald ausgeschmückt, lag ausgebreitet zu ihren Füßen. »Es ist entzückend, ganz entzückend«, sagte Herr Pickwick, dessen ausdrucksvolles Gesicht durch die Wirkung der Sonne schnell fast bis zum Bersten der Haut aufgetrieben wurde. »Ja, das ist, alter Kamerad«, versetzte Wardle, »kommen Sie ein Glas Punsch.« »Mit großem Vergnügen«, sagte Herr Pickwick, und die Heiterkeit seines Gesichtes, nachdem er es getrunken, zeugte von der Aufrichtigkeit seiner Erwiderung. »Gut«, bemerkte Herr Pickwick, mit den Lippen schnalzend, »sehr gut, ich will noch eins trinken.« »Kühlend, sehr kühlend. Kommen Sie, meine Herren«, fuhr Herr Pickwick fort, noch immer den Krug festhaltend, »einen Toast. Unsere Freunde zu Dingley Dell. »Ich will Ihnen sagen, was ich tun will, um wieder zu einem guten Schuss zu kommen«, sagte Herr Winkle, welcher Brot und Hammelfleisch mit einem Taschenmesser zerlegte und verspeiste. »Ich will ein ausgestopftes Rebhuhn auf eine Stange stecken und mich daran üben, indem ich mich zuerst in geringer Entfernung davon aufstelle und allmählich meine Schusslinie verlängere. Ich glaube, das ist eine treffliche Übung.« »Ich kenne einen Schindelman, Sir«, sagte Herr Weller, »der es auch so machte und mit zwei Ellen anfing. Aber er versuchte es nicht zum zweiten Mal, denn er blies den Vogel auf den ersten Schuss so rein herunter, dass niemand mehr eine Feder von ihm sah.« »Sam«, rief Herr Pickwick. »Sir«, erwiderte Herr Weller, »sei so gut und behalte deine Anekdoten für dich, bis man dich auffordert.« »Sehr wohl, Sir.« Hier blinzelte Herr Weller mit dem Auge, das nicht durch die eben an die Lippen geführte Bierkanne verdeckt war, auf eine so spaßhafte Weise, dass die beiden Jungen im Lachen nicht mehr aufzuhören vermochten und sogar der Lange sich zu lächeln herabließ. »Ja, gewiss, das ist ein vorzüglich kalter Punsch«, bemerkte Herr Pickwick, den steinernen Krug betrachtend. »Es ist aber auch ein warmer Tag, und Tubman, mein lieber Freund, ein Glas Punsch?« »Mit dem größten Vergnügen«, erwiderte Herr Tubman. Und nachdem er das Glas geleert hatte, trank Herr Pickwick ein anderes, um nur zu sehen, ob Pomeranzenschalen in dem Punsch seien, denn Pomeranzenschalen waren ihm von jeher zuwider, und da er fand, dass keine darin waren, trank er noch ein weiteres Glas auf die Gesundheit ihres abwesenden Freundes, und dann fühlte er sich gebieterisch aufgefordert, noch ein anderes zu Ehren des Punschbereiters als unbekannt vorzuschlagen. Diese beständige Aufeinanderfolge von Gläsern äußerte eine bedeutende Wirkung auf Herrn Pickwick. Sein Gesicht funkelte im sonnigsten Lächeln. Fröhlichkeit spielte um seine Lippen und eine rosige Laune glänzte in seinem Auge. Allmählich dem Einflusse des Getränks nachgebend, dessen aufregende Eigenschaft durch die Hitze noch erhöht wurde, drückte Herr Pickwick ein starkes Verlangen aus, einen Gesang vorzutragen, den er in seiner Kindheit gehört hatte, und da der Versuch misslang, suchte er sein Gedächtnis durch eine noch größere Anzahl von Gläsern zu erhöhter Tätigkeit aufzufordern, was jedoch eine ganz entgegengesetzte Wirkung hervorzubringen schien. Denn hatte er zuvor die Worte des Gesangs vergessen, so vergaß er jetzt, wie man überhaupt in artikulierten Tönen sprechen muss. Und endlich, nachdem er sich auf seine Beine gestellt hatte, um eine ergreifende Rede an die Gesellschaft zu halten, fiel er auf den Schiebkarren und schlief augenblicklich ein. Nachdem der Korb wieder gepackt war und man es rein unmöglich gefunden hatte, Herrn Pickwick aus seinem Todesschlafe zu wecken, fand eine Beratung statt, ob es besser sei, wenn Herr Weller seinen Herrn wieder zurückführe oder wenn er ihn liegen ließe, wo er lag, bis sich alle wieder auf den Rückweg begeben würden. Endlich entschied man sich für das Letztere, und da ihre weitere Expedition nicht über eine Stunde dauern sollte und Herr Weller sehr inständig bat, die Gesellschaft begleiten zu dürfen, so wurde beschlossen, Herrn Pickwick auf dem Karren zu lassen und ihn auf dem Rückwege wieder mitzunehmen. Sie gingen also, und Herr Pickwick schnarchte ganz behaglich im Schatten fort. Dass Herr Pickwick im Schatten fortgeschnarcht hätte, bis seine Freunde zurückgekommen wären, oder in Ermangelung dessen, bis sich die Schatten des Abends über das Gefilde gelagert hätten, scheint durchaus keinem Zweifel zu unterliegen, sobald man nämlich voraussetzt, dass er es ungestört hätte tun können. Dies war aber leider nicht der Fall, denn der nun folgende Umstand führte ein anderes Ergebnis herbei. Kapitän Baldwick war ein kleiner, hochfahrender Mann in einer steifen, schwarzen Halsbinde und einem blauen Überrock, welcher, wenn er sich herabließ, auf seinem Gute herumzugehen, nie ein dickes spanisches Rohr mit messingner Zwinge und einen Gärtner und Untergärtner mit ganz demütigen Gesichtern mitzunehmen vergaß, welchen, den Gärtner, nicht den Stock, Kapitän Baldwick mit aller gebührenden Hoheit und Barschheit seine Befehle erteilte. Denn Kapitän Baldwicks Weibesschwester hatte einen Marquis geheiratet und des Kapitäns Wohnsitz war eine Villa und sein Grundstück ein Landgut und es war alles sehr großartig und auf einen hohen Fuß eingerichtet. Herr Pickwick hatte noch keine halbe Stunde geschlafen, als der kleine Kapitän Baldwick, von seinen beiden Gärtnern begleitet, so schnell daherschritt, als es seine Wichtigkeit und Würde erlaubte. Und als Kapitän Baldwick an die Eiche kam, blieb er stehen, holte tief Atem, sah sich in der Gegend um, als ob die Gegend sich hoch geehrt fühlen müsste, dass er sie in Augenschein nahm, stieß dann mit seinem Stock kräftig auf den Boden und wandte sich an seinen Obergärtner. »Hand«, rief Kapitän Baldwick. »Ja, Sir«, sagte der Gärtner, »walze diesen Platz morgen früh. Hörst du, Hand?« »Ja, Sir.« »Und sorge dafür, dass er überhaupt in ordentlichem Stand erhalten wird. Hörst du, Hans?« »Ja, Sir.« »Und erinnere mich daran, anschlagen zu lassen, dass niemand ungestraft mein Landgut betreten dürfe. Auch Selbstschüsse muss ich anbringen und überhaupt alles tun, was das gemeine Pack fernhält. Hörst du, Hans? Hörst du?« »Ich will's nicht vergessen, Sir.« »Ich bitte um Verzeihung, Sir«, sagte der andere mit der Hand an den Hut greifend. »Nun, Wilkins, was ist's mit dir?« fragte Kapitän Baldwick. »Ich bitte um Verzeihung, Sir, aber ich meine, man hat heute schon ihr Gebot übertreten.« »Ha«, rief der Kapitän sich ringsum schauend. »Ja, Sir, Sie haben, glaube ich, hier gezecht.« »Nun, Gott verdamme die Verwegenen, wenn sie das taten«, sagte Kapitän Baldwick, als ihm die Überbleibsel, die auf dem Rasen zerstreut lagen, ins Auge fielen. »Aber in der Tat, Sie haben hier wirklich ein Gelag gehalten. Ich wollte, ich hätte die Landstreicher hier«, sprach der Kapitän, seinen Knotenstock schwingend. »Ich wollte, ich hätte die Landstreicher hier«, wiederholte der Kapitän wütend. »Ich bitte um Verzeihung, Sir«, sprach Wilkins, »aber was, hey«, brüllte der Kapitän, und den furchtsamen Blicken Wilkins folgend fielen seine Augen auf den Schubkarren und Herrn Pickwick. »Wer seid ihr, Schlingel?« rief der Kapitän Herrn Pickwick mit seinem Stocke einige Stöße versetzend. »Wie heißt ihr?« »Kalter Punsch«, murmelte Herr Pickwick und sank wieder in Schlaf. »Wie?« fragte Kapitän Boldwick. »Keine Antwort.« »Wie sagte er, dass er heiße?« fragte der Kapitän wieder. »Punsch, glaube ich, Sir«, erwiderte Wilkins. Anmerkung des Übersetzers: Das englische Punch bezeichnet zugleich einen Hanswurst. »Das ist eine Unverschämtheit, eine verfluchte Unverschämtheit«, sagte Kapitän Boldwick. »Er stellt sich nur, als ob er schlafe«, fuhr der Kapitän im leidenschaftlichsten Tone fort. Er ist ein betrunkener Plebejer. Führe ihn weg, Wilkins, führe ihn sogleich weg.« »Wohin soll ich ihn führen, Sir?« fragte Wilkins mit großer Schüchternheit. »Führe ihn zum Teufel«, erwiderte Kapitän Boldwick. »Sehr wohl, Sir«, antwortete Wilkins. »Halt«, rief der Kapitän. Wilkins hielt. »Führe ihn«, sagte der Kapitän, »führe ihn in den Pfandstall, und wir wollen sehen, ob er sich auch Punsch nennt, wenn er zu sich kommt. Er soll mich nicht für einen Narren halten. Nein, er soll mich nicht für den Narren halten. Führe ihn weg.« Auf diesen diktatorischen Befehl wurde Herr Pickwick weggeführt, und der große Kapitän Boldwick setzte voll Zorn seinen Spaziergang fort. Unbeschreiblich war das Erstaunen der kleinen Gesellschaft, als sie bei ihrer Rückkehr fand, dass Herr Pickwick samt dem Schiebkarren verschwunden war. Es war das rätselhafteste, unerklärlichste Ereignis, von dem man jemals gehört hatte. Wenn sich ein Lama ohne weiteres auf die Füße geholfen hätte und auf und davon gegangen wäre, so würde dies schon ein sehr außerordentlicher Fall gewesen sein. Aber wenn dazu noch ein schwerer Karren kam, den er zu seinem Vergnügen vor sich herschob, so steigerte dies die Sache bis zum positiven Wunder. Sie durchsuchten jeden Winkel im ganzen Umkreis, sowohl miteinander als auch einzeln. Sie schrien, pfiffen, lachten, riefen ihn beim Namen, alles mit gleich schlechtem Erfolg. Herr Pickwick war nicht aufzufinden, und nach einigen Stunden fruchtlosem Nachsuchens gelangten sie zu dem unerfreulichen Schluss, dass sie ohne ihn nach Hause zurückkehren müssten. Mittlerweile war Herr Pickwick nach dem Pfandstalle geführt und dort glücklich abgesetzt worden. Zur unermesslichen Freude und Belustigung nicht nur aller Jungen im Dorfe, sondern drei ganzer Vierteile der Bevölkerung, welche sich rings um ihn versammelt hatten, um sein Erwachen abzuwarten, schlief er noch immer auf seinem Schiebkarren. Hatte es ihnen den höchsten Genuss gewährt, ihn hereinführen zu sehen, wie viel hundertmal größer war ihr Entzücken, als er sich nach einigem unbestimmten Rufen nach Sam in dem Schiebkarren halb erhob und mit unbeschreiblichem Erstaunen die Gesichter vor sich betrachtete. Natürlich gab ein allgemeines Geschrei das Signal, dass er erwacht sei, und eine unwillkürliche Frage, »Was gibt's?« veranlasste ein zweites Geschrei, das womöglich lauter war als das erste. »Das ist ein Hauptspaß«, brüllte der Pöbel. »Wo bin ich?« rief Herr Pickwick. »Im Pfandstalle«, antwortete die Menge. »Wie kam ich hierher? Was habe ich getan? Von wem bin ich hergebracht worden?« »Boldwick, Kapitän Boldwick«, war die einzige Antwort. »Lasst mich hinaus«, rief Herr Pickwick. »Wo ist mein Diener? Wo sind meine Freunde?« »Ihr habt euch keine Freunde gemacht. Hurra!« Und nun flog ihm eine Rübe, dann eine Kartoffel, dann ein Ei und noch andere praktische Beweise der Volkslaune an den Kopf. wie lange dieser Auftritt gedauert oder wie viel Herr Pickwick noch gelitten haben würde, kann niemand sagen, wäre nicht plötzlich ein Wagen angefahren, aus welchem der alte Wardle und Sam Weller stiegen, von denen der Erstere in kürzerer Zeit, als man es, wenn auch nicht lesen, doch wenigstens schreiben kann, an Herrn Pickwicks Seite kam und ihn in demselben Augenblicke in den Wagen hob, als der Letztere im Zweikampfe mit dem Amtsbüttel den dritten und letzten Gang gemacht hatte. »Lauft auf die Polizei!« schrie ein Dutzend Stimmen. »Lauft nur brav«, sagte Herr Weller, sich auf den Bock schwingend. »Mein Kompliment, Master Wellers Kompliment an den Amtmann, und sagt ihm, ich habe ihm seinen Büttel lahmgeschlagen, und wenn er einen neuen anstellen will, so will ich morgen wiederkommen und ihn gleichfalls lahmschlagen. Fahr zu, alter Kamerad!« »Ich werde vor allem eine Klageschrift gegen diesen Kapitän Boldwick wegen grundloser Verhaftung einreichen und dieselbe gleich morgen nach London senden«, sagte Herr Pickwick, sobald die Kutsche zum Flecken hinausfuhr. »Wir haben uns, scheint es, eine Überschreitung der Grenze zu Schulden kommen lassen«, sagte Wardle. »Das kümmert mich nicht«, erwiderte Herr Pickwick. »Ich bringe die Klage an.« »Das lassen Sie wohl bleiben«, sagte Wardle. »Nein, gewiss nicht.« Bei, doch da Herrn Pickwick Wardles ironisches Lächeln wahrnahm, so hielt er inne und fragte, »warum denn nicht?« »Weil«, antwortete der alte Wardle vor Lachen beinahe berstend, »weil man den Stiel umdrehen und sagen könnte, wir hätten zu viel kalten Punsch getrunken.« Herrn Pickwicks Gesicht lächelte. Er mochte sich sträuben, wie er wollte. Das Lächeln wurde zum Lachen, das Lachen zum Wiehern und das Wiehern wurde allgemein. Um ihre gute Laune zu erhalten, stiegen sie am ersten Wirtshause an der Straße ab und befahlen ein Glas Grog für den Mann und eine Flasche Steifen für Herrn Samuel Weller. Ende von Abschnitt 20. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 30. März 2025.